Sonntag, 22.48 Uhr, auf dem Anwesen der Connollys. Wer klingelt denn noch um diese Zeit? Schatz, machst du auf? Es ist bestimmt das Geschenk. Um 10 vor 11? Er hat doch gesagt, dass es spät werden könnte. Ja, aber doch nicht mitten in der Nacht. Bitte, Liebling, ich zieh mich gerade um. Okay, ich gehe. Danke, ich komme auch gleich. Ja? Mr. Connolly, ich bringe Ihr Schachspiel. In Ordnung, ich mach das Tor auf. Folgen Sie einfach dem Kiesweg. Er führt Sie direkt zum Bungalow. Ich bin gleich bei Ihnen. Ist er das? Ja, ich habe ihn reingelassen. Er taucht jeden Moment hier auf. Ein seltsamer Typ. Ein Antiquitätenhändler. Die sind alle ein bisschen verschroben. Verschroben ist gut. Der könnte glatt als wahnsinniger Professor in einem Horrorfilm durchgehen. Ja, oder als Zombie. Psst, da kommt er. Hallo, Mr. Connolly. Oh, Mrs. Connolly. Tut mir leid, dass es so spät geworden ist. Kein Problem, Mr. Octavio. Schön, dass Sie es doch noch geschafft haben. Hier ist das gute Stück. Warten Sie, ich nehme es. So. Danke. Bitte sehr, Mr. Connolly. Dann einen schönen Feierabend noch. Ja, den werde ich haben. Wollten Sie sonst noch was? Bill. Wie kannst du nur so unhöflich sein? Ach so, oh, Verzeihung. Warten Sie. Nein, nein. Behalten Sie Ihr Geld. Ich bin kein Bote. Schließlich gehört mir das Geschäft. Und bei so wichtigen Kunden wie Ihnen bringe ich die Ware immer persönlich. Auch nachts. Und Sie wollen sicher keinen... Nein. Ich wünsche Ihnen und Ihrer schönen Frau viel Spaß mit dem königlichen Spiel. Danke, Mr. Octavio. Gute Nacht. Weg ist der Bill. Was habe ich denn gemacht? Na, du hast ihn verärgert. Du meine Güte, das Spiel hat ein halbes Vermögen gekostet und du bist stinkig, weil ich dem Knilch kein Trinkgeld gegeben habe. Komm rein, mir wird kalt. Ja, warte. Ich bringe das Spiel ins Wohnzimmer. Du willst es dir nochmal ansehen? Worauf du wetten kannst. In dem Laden habe ich es ja kaum zu Gesicht bekommen. Wie du willst, Schatz. Aber ich gehe schon ins Bett, okay? Ist dir nicht gut? Ein bisschen mulmig im Bauch. Ich komme in einer halben Stunde nach. Ja, ja. Deine halben Stunden kenne ich. Viel Spaß, mein Süßer. Sheila Connolly drückte ihrem Mann einen Kuss auf die Lippen und verschwand mit einem Augenzwinkern hinter der Tür zum Schlafzimmer. Lächelnd schaute Bill ihr nach und ein wohliges Gefühl stieg in ihm auf. In der zierlichen, blondhaarigen Frau mit dem fein geschnittenen Gesicht hatte der einstige Charmeur und Frauenschwarm die Partnerin fürs Leben gefunden. Für sie hatte er seinen Beruf als Reporter auf ein gesundes Maß reduziert und führte inzwischen beinahe das Leben eines normalen Ehemannes. Nur manchmal brach er aus seinem Alltag aus und begleitete seinen besten Freund John Sinclair im Kampf gegen die Mächte des Bösen. Dabei machten sie keine Jagd auf Gangster oder Diebe, sondern auf Wesen, die in der öffentlichen Meinung praktisch nicht existierten, nämlich auf Geister und Dämonen. Auch Sheila hatte er während eines solchen Einsatzes kennengelernt. Damals hatte sie ihren Vater durch die Hand eines dunklen Magiers verloren und wäre beinahe selbst umgekommen. Sie wusste, wie gefährlich es war, sich mit der Hölle anzulegen, und verging jedes Mal vor Sorge, wenn Bill wieder loszog. Nie hätte sie ihm das gesagt, aber Bill spürte ihre Angst und ging immer seltener auf Geisterjagd. Wenn er John in letzter Zeit traf, dann fast ausschließlich zu feierlichen Anlässen. Und morgen war wieder so ein Anlass. Sein Freund feierte Geburtstag. Und sein Geschenk sollte das prächtig gefertigte Schachspiel aus dem 16. Jahrhundert sein, das Bill vor 2 Tagen in einem alten Antiquitätenladen gekauft hatte und nun mit großen Augen auf dem Wohnzimmertisch auspackte. Sagenhaft. Diese Figuren. Sowas habe ich noch nie. Oh, faszinierende Arbeit. Diese Gesichter. Verdammt. Jetzt werde ich auch noch müde. Bill? Sheila, ich denke, du schläfst. Bill, ich habe ein komisches Geräusch gehört. Was für ein Geräusch? Zerbrechendes Glas. Als ob jemand im Arbeitszimmer das Fenster eingeschlagen hätte. Ich habe nichts gehört. Aber ich, da ist bestimmt jemand bei uns eingebrochen. Unmöglich. Unsere Alarmanlage erkennt jeden Eindringling. Sogar Fallschirmspringer. Niemand, den wir nicht reinlassen, kann unser Grundstück... Moment mal. Du denkst an Mr. Octavio? Genau an den. Sollen wir die Polizei rufen? Nein, nein. Ich werde selbst mal nachsehen. Wie aus dem Nichts war hinter Sheila ein Ritter auf einem schwarzen Pferd aufgetaucht und hatte der ahnungslosen Frau eine mittelalterliche Lanze in den Rücken gestoßen. Noch ehe Bill reagieren konnte, tauchten plötzlich weitere unwirkliche Gestalten auf. Bauern, Reiter und Ritter. Sie alle stürmten auf den Reporter zu, der vom Grauen gepackt und zu keiner kontrollierten Handlung mehr fähig, panisch um sich schlug. Doch der Übermacht an Männern hatte er nichts entgegenzusetzen. Mehrere Arme ergriffen ihn und hielten ihn fest. Und plötzlich, Bill glaubte seinen Verstand zu verlieren. Er erkannte die mittelalterlichen Gestalten. Er hatte sie noch vor wenigen Minuten in seinen eigenen Händen gehalten. Bei den Wesen, die ihn mit eisernen Griffen gepackt hielten, handelte es sich um fleischgewordene Schachfiguren. Um die Schachfiguren aus Octavios Spiel. Und dann trat, das Gesicht zu einer dämonischen Fratze verzogen, der König vor Bill. Mit einem abscheulichen Grinsen hob er sein Schwert und blickte Bill mit gelb leuchtenden Augen an. Ich töte dich, Bill Connolly. Jetzt kommt dein Ende. Bill, komm zu dir, Bill, wach auf! König, Bill! Er wird mich töten! Du hast schlecht geträumt, Bill, alles ist gut, Liebling. Geträumt? Wo ist Octavio? Bist du in Ordnung? Ja, mir geht es gut und Octavio ist auch schon lange weg. Wirklich? Du wolltest dir noch das Schachspiel ansehen und bist dabei hier auf der Couch eingeschlafen, weißt du noch? Oh. Puh. Sheila, war entsetzlich. Oh. Willst du es erzählen? Da waren diese ganzen Schachfiguren. Sie waren groß geworden und hatten dich getötet. Und der König stand vor mir und wollte meinen Kopf. Hey, du brauchst keine Angst mehr zu haben. Es ist alles vorbei. Wie komme ich nur dazu, solch einen Blödsinn zu träumen? Ach, Bill, denk doch mal an die schrecklichen Erlebnisse der letzten Jahre. Die Kämpfe, die Dämonen. Ja, wahrscheinlich hast du recht. War klar, dass ich das ein oder andere Mal verarbeiten musste. Komm, Schatz, lass uns schlafen gehen, ja? In Ordnung. Hoffentlich wird dieser Traum niemals in Erfüllung gehen. Bestimmt nicht. Bill Connolly schaltete das Licht aus und folgte seiner Frau aus dem Wohnzimmer. Das Schachspiel blieb unaufgeräumt im Dunkeln zurück. Stumm lagen die Holzfiguren neben dem Brett. Ihre in akribischer Kleinarbeit gefertigten Gesichter blickten ausdruckslos ins Leere. Bis auf eines. Kaum wahrnehmbar hatte sich über die sonst so starren Mundwinkel des schwarzen Königs ein leichtes, diabolisches Grinsen gelegt. Das Jahrtausend war noch jung. Die Menschheit hatte der Natur viele Geheimnisse entrissen. Wissenschaft und Technik verdrängten den Glauben an das Übernatürliche. Doch das Böse existierte. Und es war schlau. Aus dem Dunkeln griff es an und holte sich seine Opfer. Geister, Dämonen, die Ausgeburten der Hölle, sie alle warteten auf den Tag, an dem Satan die Herrschaft auf Erden übernehmen und die Menschheit in Unheil und Chaos stürzen würde. Doch einer war ausersehen, gegen die Mächte der Finsternis zu kämpfen. Dämonen nannten ihn den Sohn des Lichts. Seine Freunde nannten ihn den Geisterjäger. Sein Name war John Sinclair. Montag, 8.15 Uhr, im Apartment von Oberinspektor John Sinclair. John, bist du wach? Moment, Zuko, bin gleich fertig. Ah, riech ich gut. Ich komme. Hey, bist du pünktlich? Alles Gute zum Geburtstag, John. Danke, Zuko. Komm rein, Frühstück ist fertig. Und, wie fühlst du dich? Uralt. Keine Sorge, hast dich gut gehalten. Echt? Echt. Siehst aus wie gestern. Zuko, wir sollten uns mal dringend über deinen Humor unterhalten. Oh, das wird Bill sein. Er wollte anrufen, um zu sagen, wann er heute Abend kommt. Schöne Grüße. Ghostbusters, was kann ich für Sie tun? Sinclair. Am Apparat. Heute ist Ihr Geburtstag. Was Sie nicht sagen. Wer spricht denn da? Genießen Sie ihn. Es wird Ihr letzter sein. Bill, bist du das? Heute wirst du zur Hölle fahren. Was ist los? Kommt er nicht? Das war nicht Bill. Wer war's dann? Ein Mann, er hat mir gesagt, dass ich noch heute zur Hölle fahren würde. Was? Da hat sich einer einen Scherz erlaubt. Hat sich leider nicht so angehört. Du nimmst den Anruf ernst? Naja, es ist nicht gerade schmeichelhaft, an seinem Geburtstag eine Morddrohung zu bekommen. Kam dir die Stimme irgendwie bekannt vor? Überhaupt nicht. Möchte zu gern wissen, wer das war. Vielleicht die Nachfolger von unserem Freund Alex Terrace. Terrace glaube ich nicht. Schließlich habe nicht ich den Kerl getötet, sondern ein Dämon. Hoffentlich weiß das der Anrufer auch. Naja, wir werden sehen. Das Frühstück schmeckte mir nicht. Die Drohung des Anrufers lag mir schwer im Magen. Falls tatsächlich Gefolgsleute von Alex Terrace hinter mir her waren, dann gute Nacht. Terrace war einer der mächtigsten Gangsterbosse von London gewesen. Er hatte sich mit der Hölle verbündet, um die Alleinherrschaft über die Londoner Unterwelt zu erlangen. Als Gegenleistung hatte er mich töten sollen und war gescheitert. Noch jetzt lief mir ein kalter Schauer über den Rücken, wenn ich an den letzten Fall dachte. Ich wurde das Gefühl nicht los, etwas übersehen zu haben. Nach dem Frühstück entschloss ich mich, kurzerhand zum Yard zu fahren, um nochmals die Details der Akte Alex Terrace durchzugehen. Gegen 10 erreichte ich mit meinem silberfarbenen Bentley den Yard-eigenen Parkplatz und klopfte wenige Minuten später an die Bürotür meines Chefs Sir Paul. Ja? Guten Morgen, Sir James. John, ich denke, Sie haben Urlaub. Ja, das dachte ich auch. Erst einmal alles Gute zum Geburtstag. Danke, Sir. Und jetzt raus mit der Sprache. Was machen Sie hier? Ich habe heute Morgen einen besonders netten telefonischen Geburtstagsgruß bekommen. Eine Morddrohung, um genau zu sein. Oh, das klingt ernst. Noch heute will mich jemand zum Teufel schicken. Haben Sie eine Vermutung? Soko meint, Terrace Leute könnten auf Rache aus sein. Ich werde sofort Polizeischutz für Sie beantragen. Nein, möglicherweise hat sich da nur jemand einen schlechten Scherz erlaubt. Aber ich will sicherheitshalber nochmal die Akten des letzten Falls durchsehen. Natürlich, ich lasse sie Ihnen bringen. Danke, Sir. Ach, da ich gerade da bin, kommen Sie eigentlich heute Abend auch zu meiner kleinen Party? Sie könnten mich wenigstens fragen, John. Aber das habe ich doch gerade. Ich meine meinen Kaffee. Sie bedienen sich inzwischen schon, als wäre er Ihrer. Ach so, oh. Darf ich denn? Ja, heute schon. Aber was Ihre Feier betrifft, ich habe da eine unaufschiebbare Verabredung in meinem Club. Wenn es nicht zu spät wird, komme ich noch vorbei. Das würde mich freuen. Und, Sir James? Ja? An Ihren Kaffee könnte ich mich wirklich gewöhnen. Jetzt aber raus aus meinem Büro. Bin schon weg. 2,5 Stunden studierte ich die Akten. Es gab in der Tat ein paar Verdächtige, die durch Terrace Tod ziemlichen Ärger bekommen hatten. Aber keinem von ihnen traute ich zu, einen Polizisten zu ermorden. Mir blieb nichts anderes übrig, als anzunehmen, dass man mir einfach nur meinen Ehrentag vermiesen wollte. So versuchte ich, den Anruf zu verdrängen und fuhr nach Hause. Am späten Nachmittag brachte der Party-Service ein kaltes Buffet. Suko half mir beim Dekorieren und als gegen 8 meine Freundin klingelte, hatte ich die Drohung schon vergessen. Jane! Hallo, du alter Knacker. Alter Knacker? Na, warte. Komm rein. Bin ich die Erste? Fast. Hallo, Jane. Hi, Suko. Wow, du siehst ja wieder umwerfend aus. Sag mal, habt ihr eine Fußballmannschaft eingeladen oder wer soll das alles essen? Du weißt doch, wie viel Bill und Sheila verdrücken. Ja, klar. Wann kommen die beiden? Müssten jeden Moment auftauchen. Ach, bevor ich es vergesse. Hier. Happy Birthday, John. Ein Geschenk für mich? Komm, John, mach's nicht so spannend. Moment. Sowas muss man genussvoll auspacken. Sehr genussvoll. Du reißt das Papier ja in Stücke. Ja, aber mit Genuss. Was ist das denn? Oh, eine Schatulle. Wie schön, Jane. Danke. Du musst reingucken, John. Ach so. Ich schaute in die Schatulle. Was ich sah, traf mich völlig unvorbereitet. In dem Kästchen lag ein Foto. Das Foto einer Frau, die von mehreren schrecklich aussehenden Gestalten festgehalten wurde. Vor der Frau stand, ein Schwert zum Schlag erhoben, ein Dämon. Das Motiv war eindeutig. Dem wehrlosen Opfer sollte der Kopf abgeschlagen werden. Ich schluckte. Die Frau auf dem Foto kannte ich nur zu gut. Es war keine andere als Jane Collins. Und? Ja, also... Gefällt es dir nicht? Doch, schon. Weißt du, wie lange ich nach diesen Münzen gesucht habe? Und das Bild? Welches Bild? Na, das hier in der Stadt. Alles klar, John? Ich weiß nicht, vielleicht drehe ich langsam durch, aber eben lag in der Schatulle noch ein Foto. Und jetzt? Ist es verschwunden. Was für ein Foto meinst du? Es war ein gestochen scharfes Hochglanzfoto. Es zeigte dich, umzingelt von irgendwelchen Dämonen. Und der Anführer war dabei, dich zu köpfen. Du willst mich auf den Arm nehmen? Nein, das will ich nicht. Und du bist sicher, dass es keine Einbildung war? Jane, ich bitte dich. Ich bin auch nicht senil. Vielleicht ist das Foto eine weitere Drohung. Na, herzlichen Dank. So langsam reichen mir die Späße. Was ist noch passiert? Heute Morgen hat jemand angerufen und John gedroht, er würde heute noch sterben. Oh, Ja, oh. Jetzt beruhig dich mal, John. Na, du hast leicht reden. Hey, was ist denn schon passiert? Ein Anruf, ein bisschen Hokuspokus. Jeder zweitklassige Poltergeist ist dazu in der Lage. Jane hat recht, John. Stell dir mal vor, da wollte dich wirklich jemand aus dem Verkehr ziehen. Dann würde er sicher nicht so ein Theater aufführen, oder? Nein, vermutlich nicht. Aber es ist schon beunruhigend, so nette Geschenke serviert zu bekommen. Wir sollten einfach ein wenig aufpassen, wenigstens bis Mitternacht. Ja, richtig. Tut mir leid, dass ich so heftig reagiert habe, aber ich war ziemlich geschockt. Kein Problem. Die Münzen sind übrigens echt spitze. Ach, hör auf. Das werden Bill und Sheila sein. Ich mach auf. Soko, kein Wort über das Foto, ja? Welches Foto? Hey, wie geht's euch? Oh, ist das für mich? Finger weg. Das ist für unseren Geisterjäger. Hallo, ihr beiden. Na, Alter? Alter, jetzt hör mal auf. Alles Gute zum Geburtstag, John. Sag mal, was ist das denn? Etwas, damit dein Gehirn nicht einrostet. Na. Mach es auf, John. Ja, mach es auf. Okay. Moment. Jetzt bin ich aber gespannt. Mann, ist das groß. Ich werd verrückt. Ein Schachspiel. Zeig mal. Hallo. Unglaublich. Wo habt ihr das denn aufgetrieben? In einem alten Antiquitätenladen. Bill konnte sich kaum davon trennen. Das glaube ich gern. Hey, ihr seid wahnsinnig, ihr beiden. 17. Jahrhundert? 16., um genau zu sein. 16. Jahrhundert. Super, ich danke euch. Wir spielen nachher mal eine Runde, ja? Klar, aber jetzt gibt's erstmal was zu essen. Endlich. Ich habe einen Mordskohldampf. Hatte ich's dir nicht gesagt, James? Haut rein, Leute. Innerlich fiel mir ein Stein vom Herzen. Ich hatte mir die Anspannung zwar nicht anmerken lassen, aber beim Öffnen von Sheilas und Bills Geschenk war mir alles andere als wohl zumute gewesen. Jane lächelte mich wissend an und schenkte mir ein Glas Champagner ein. Ich trank und versuchte ein wenig zu relaxen. Die Feier kam schnell in Gang. Bill war in Höchstform, tanzte abwechselnd mit Jane und Sheila und machte einen Scherz nach dem anderen. Meine Stimmung war weniger ausgelassen. Immer wieder kamen mir die Warnungen in den Sinn. Falls wirklich noch ein Dämon auftauchen sollte, wollte ich ihm nicht angetrunken entgegentreten. Es waren noch 20 Minuten bis Mitternacht und Jane merkte, wie nervös ich war. Bald ist dein Geburtstag vorbei, John. Sieht so aus. Du denkst immer noch an das Bild, nicht wahr? Ja. Komm schon. Um 12 stoßen wir alle nochmal an und dann kannst du aufatmen. Zu Befehl. Das will ich doch hoffen. Sag mal, ist dir auch so warm? Nein. Aber ich leide ja auch nicht unter Paranoia. Liebste Jane, du hast so eine subtile Art, die Dinge auf den Punkt zu bringen. Ich gehe mal eben ins Bad und mache mich frisch. Genau. Und ein bisschen Deo würde auch nicht schaden. Hey, Johnny, du brauchst nicht zu gehen. Das ist deine Wohnung. Ich komme gleich wieder, Scherzkeks. Na dann. Im Bad war es kühler. Ich knipste die Neonröhre an, schlüpfte aus meinem Oberhemd und drehte den Wasserhahn auf. Oberflächlich wusch ich mir den Oberkörper, trocknete mich ab und blickte auf meine Armbanduhr. 2 Minuten vor Mitternacht. Bald geschafft, dachte ich. Schnell zog ich mich wieder an und öffnete die Tür. Verdammt, was... Die Tür war fest verschlossen. Eine magische Sperre hatte sich über sie gelegt. Für Bruchteile von Sekunden stand ich starr. Dann hörte ich die Schreie. Jane! Zuko! Was ist los? Verflucht! Ich warf mich gegen die Tür. Vergeblich. Ein schreckliches Gefühl der Hilflosigkeit überkam mich. Meine Freunde schrien um Hilfe und ich saß in diesem fensterlosen Bad fest und konnte nichts tun. Mit dem Mut der Verzweiflung prallte ich immer wieder gegen das Holz. Und dann, völlig unerwartet, gab die Tür nach. Wie katapultiert flog ich in die Diele, konnte gerade noch einen Sturz verhindern und stürmte ins Wohnzimmer. Der Raum war leer. Jane! Bill! Wo seid ihr? Zuko? Sheila! So sag doch was! Jemand war vor meiner Tür. Mein Puls raste. 1000 Gedanken schossen mir durch den Kopf. Waren meine Freunde entführt worden? Wartete draußen vielleicht der unheimliche Anrufer von heute Morgen, um mir Bedingungen zu stellen? Ich holte meine Beretta aus dem Schlafzimmer, schlich zur Wohnungstür und schaute durch den Spion. Eine schwarze Gestalt, deren Gesicht von einem übergroßen Hut verdeckt wurde, stand auf dem Flur. Ich spannte jeden Muskel in meinem Körper, atmete noch einmal kräftig ein und riss die Tür mit einem Ruck auf. Keine Bewegung! Huch! Sir James! Sagen Sie, was spielen Sie denn hier für Spielchen? Kommen Sie rein. Etwas Schreckliches ist passiert. Mann, John, was ist los? Es ist keine 2 Minuten her. Ich war im Bad, als ich plötzlich Jane, Zuko und die anderen schreien hörte. Als ich zurückkam, waren sie verschwunden. Wie verschwunden? Ich weiß auch nicht, Sir. Sie waren hier im Zimmer und haben um Hilfe geschrien. Es ging alles so schnell. Hm. Hat sich irgendetwas verändert? Sind Scheiben eingeschlagen worden oder fehlt was? Nein, nein, die Scheiben sind ganz. Und ich glaube nicht, dass was fehlt. Moment mal. Was? Wo ist das Schachspiel? Welches Schachspiel? Vorhin lag es noch da auf dem Tisch. Sie meinen, das hat was zu bedeuten? Ich bin mir nicht sicher, aber möglich ist alles. Die Hölle hat zum Sturmangriff geblasen. Denken Sie an den Mörder mit dem Januskopf. Er wurde auf mich angesetzt. Offenbar bin ich den Mächten der Finsternis mehr im Weg, als ich bisher angenommen habe. Sie meinen, weil Sie die Ankunft des Schwarzen Todes verhindert haben? Ob ich das geschafft habe, bleibt noch abzuwarten. Wie auch immer, die Dinge geraten außer Kontrolle. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch, Sie sind mein bester Mann, aber wenn die Hölle jetzt eine Hetzjagd auf Sie beginnt, dann sind Sie in allerhöchster Gefahr. John, ich will Sie nicht verlieren. Lieber setze ich Sie woanders ein. Sir, meine Freunde sind entführt worden. Und wenn es mich mein Leben kosten sollte, ich werde Sie befreien. Natürlich, aber wenn Sie... Kein Aber, Sir. Ich wusste seit damals, als ich das Kreuz bekam, dass ich eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen habe. Wenn es meine Bestimmung ist, gegen den Teufel zu kämpfen, werde ich mich meinem Schicksal nicht entziehen. Gut, ich habe verstanden. Und was haben Sie jetzt vor? Bill erzählte mir, er habe das Spiel bei einem Antiquitätenhändler gekauft. Ich werde bei ihm zu Hause nach der Quittung suchen. Ich werde Leute für Sie abstellen. Nicht nötig, Sir. Wir sollten so unauffällig wie möglich operieren, bis sich der oder die Entführer gemeldet haben. Wenn man vom Teufel spricht. Ich schalte auf Lautsprecher. Hallo? Sind Ihre Freunde schon gegangen, Sinclair? Was haben Sie mit ihnen angestellt? Oh, bis jetzt noch nichts. Sie sind an einem sicheren Ort. Wenn Sie sie sehen könnten, nein, wie köstlich. Was wollen Sie? Ich stelle hier die Fragen. Wenn Sie nicht parieren, werde ich eine Person töten. Ich höre. Unternehmen Sie nichts. Bleiben Sie in Ihrer Wohnung und warten Sie unseren nächsten Anruf ab. Dann entscheidet sich alles. Verstanden? Verstanden. Wunderbar. Verflucht. Sir, ich brauche Ihre Hilfe. Meine Telefonnummer muss auf ein Handy gelegt werden. Ich muss mobil bleiben. Ich werde das veranlassen. Danke. Wer auch immer für die Entführung verantwortlich ist, ich werde ihn finden. Man nannte ihn den Aal. Aal deshalb, weil Mike Bonetti noch nie bei seinen Einbrüchen gefasst worden war. Zu schnell, zu gewitzt ging der 32-Jährige vor und auf seinen Ruf in der Londoner Unterwelt war der Dieb ausgesprochen stolz. Mehrere Verbrechersyndikate hatten ihm schon feste Anstellungen angeboten, doch der Halbsizilianer arbeitete lieber auf eigene Rechnung. Nur hin und wieder, wenn der Job lukrativ genug war, verkaufte er seine Dienste. So wie in dieser Nacht. Der Auftraggeber zahlte $10,000 für einen alten Standspiegel, der in Octavios Antiquitätenladen stand. Eine ordentliche Summe, für die der gute Mike schon mal was riskierte. Es war gegen 3 Uhr nachts, als er mit einem Kombi kurz vor dem Geschäft parkte. Er hatte sich die Gegend schon am Vortage genau angesehen und erwartete keine großen Schwierigkeiten. Keine Alarmanlage, nicht einmal ein Gitter vor der Eingangstür schützte die wertvollen Verkaufsobjekte. Problemlos erreichte der Dieb den Hintereingang des Hauses, öffnete mit einem speziellen Dietrich beinahe lautlos das Schloss und huschte in die muffig riechenden Verkaufsräume. Nachdem er die Tür hinter sich wieder behutsam geschlossen hatte, verharrte er für einige Minuten und lauschte konzentriert. Er hörte nichts Ungewöhnliches. Erst jetzt zündete er eine kleine Bleistiftlampe an und begann, den Laden zu durchsuchen. Ohne Erfolg. Der Spiegel war nicht da. Der Aal stutzte. Name und Adresse stimmten. Der Spiegel musste irgendwo sein. Wenn nicht hier, dann vielleicht in Octavios Büro. Schnell fand Bonetti die kleine, unscheinbare Tür mit der Aufschrift »Privat«. Sie war nicht abgeschlossen. Der Einbrecher betrat das schmale Arbeitszimmer und jauchzte innerlich auf. Direkt neben dem Schreibtisch, die obere Hälfte mit einem Tuch verhangen, stand die Beute. Geduckt ging er auf den wertvollen Gegenstand zu und zog an dem Laken. Du meine Güte, was ist das denn? Bonetti hatte ja schon zahlreiche Spiegel gesehen, aber noch nie einen wie diesen. In das Spiegelglas waren seltsame Muster eingearbeitet und die Oberfläche schimmerte in einem eigenartigen silbrigen Glanz. Der Mann leuchtete mit seiner Taschenlampe auf das Glas. Der Strahl wurde nicht reflektiert. Es schien, als würde ihn die Oberfläche absorbieren. Ein Moment lang dachte Mike daran, den Spiegel zu behalten. Eine seltsame Faszination ging von dem Stück aus. Doch dann verwarf er den Gedanken wieder. Er hatte Geld für seine Arbeit bekommen und bisher hatte er noch keinen Auftraggeber geleimt. Er klemmte sich die Lampe zwischen die Zähne und wollte gerade seine Hände um den kunstvoll geschwungenen Rahmen legen, als er direkt neben seinem Ohr das hässliche Klicken einer Mac 50 Automatik hörte. Keine Bewegung, Dreckskerl. Nicht schießen! Dreh dich um. Was machst du hier? Ich interessiere mich für den Spiegel. Du wolltest ihn stehlen? Nein, ich... Hat Sinclair dich geschickt? Wer? Ich frage dich noch ein letztes Mal. Hat Sinclair dich geschickt? Ich kenne keinen Sinclair-Mann, ehrlich nicht. Warum bist du hier? Okay, es stimmt. Ich wollte den Spiegel mitnehmen. Es war eine Auftragsarbeit. Wer ist dein Auftraggeber? Sie kennen ihn nicht. Ein Händler, der mich schon häufiger angeheuert hat. Sein Name? Den habe ich vergessen. Verarsch mich nicht! Ich kenne seinen Namen nicht. Er ruft mich von Zeit zu Zeit an. Ich übergebe die Ware immer an seine Mittelsleute. Ich schwör's Ihnen, Mr. Octavio. Ich bin nicht Octavio. Nicht? Wer sind Sie dann? Malco, sein Diener. Und dein Albtraum. Nein! Plötzlich versetzte der unbekannte Mike Bonetti einen Stoß. Der überraschte Dieb verlor das Gleichgewicht und fiel rückwärts genau in den Spiegel. Kein Klirren, kein brechendes Glas. Mike tauchte in den Spiegel wie ein Stein ins Wasser. Augenblicklich verschwand die Welt um ihn herum. Er hatte den Eindruck, in einer gigantischen Zentrifuge zu stecken, die ihn mit rasender Geschwindigkeit in einen unendlichen, aus Lichtern und Blitzen bestehenden Abgrund riss. Schon bald wusste er nicht mehr, wo oben und unten war. Er hörte weit entfernte Stimmen. Grässliche Gestalten tauchten vor seinem Gesicht auf und zerfaserten sofort wieder. Der Wirbel wurde immer stärker, raubte Bonetti den Atem. Er glaubte schon, sein Bewusstsein zu verlieren, als er plötzlich wieder aus dem Spiegel fiel. Hart prallte er auf den Boden und rappelte sich etwas orientierungslos auf die Beine. Der Raum, in dem er nun stand, kam ihm unbekannt vor. Gigantische Möbel umgaben ihn, Möbel, die für einen Riesen gemacht zu sein schienen. Zuerst begriff er nicht, doch dann erblickte er den Mann, der ihn in den Spiegel gestoßen hatte. Malco war groß geworden wie ein Titan. Ein entsetzlicher Verdacht stieg in Mike Bonetti auf. Na, du Zwerg! Was haben Sie mit mir gemacht? Ich habe gar nichts gemacht. Der Spiegel hat dich verkleinert. Und offenbar hast du ihm nicht geschmeckt, denn er hat dich wieder ausgespuckt. Machen Sie mich wieder groß! Machen Sie mich wieder groß, verdammt! Für einen so kleinen Einbrecher riskierst du aber eine ganz schön dicke Lippe. Was haben Sie vor? Du bist zu einem Wurm geworden. Und deshalb werde ich dich auch zertreten wie einen Wurm. Nein, das dürfen Sie nicht sein! Bill Connolly öffnete die Augen. Er lag auf einem festen, sandigen Untergrund und blickte auf eine weite, einem ausgetrockneten Salzsee gleichende, menschenleere Ebene, die am Horizont einen blutroten, unwirklichen Himmel berührte. Was war passiert? Hatte er nicht eben noch mit seinen Freunden zusammengesessen und gefeiert? Wie war er in diese Wüste gekommen? Benommen stützte Bill sich auf seine Unterarme. Sein Kopf schmerzte. Mit zusammengekniffenen Augen schaute er um sich. Er war allein. Allein mit ein paar riesigen Felsen, die vereinzelt aus der Einöde wie erstarrte Ungeheuer ragten. War dies die Wirklichkeit? Oder träumte er nur? Der Reporter stand auf. Die Luft, die er atmete, war heiß und schmeckte sonderbar. Obwohl ein scharfer Wind über die bizarr anmutende Landschaft wehte, tanzte nicht ein einziges Staubkorn in der Luft. Was war dies für ein seltsamer Ort? Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Bill! Zuko! Bill, bist du in Ordnung? Mir geht es gut. Wo sind die Frauen? Ich habe keine Ahnung. Wo sind wir hier? Gute Frage. Alles, woran ich mich erinnern kann, ist, dass ein unglaublich heller Blitz durch Johns Wohnung gezuckt ist. Ja, da war etwas. Und es hat uns mitgerissen. Bill? Zuko? Jane! Wir sind hier! Tina! Bill! Wie geht es dir? Gut soweit. Wisst ihr, was passiert ist? Nein, aber seht euch doch mal um. Der Himmel sieht nicht aus wie bei uns auf der Erde. Wie bei uns auf der Erde? Vielleicht sind wir entführt worden. Du meinst, in eine andere Dimension? Oh, warte. Diese Landschaft. So etwas habe ich noch nie gesehen. Wenn wir tatsächlich verschleppt wurden, dürfte es für uns ziemlich schwierig werden, ohne fremde Hilfe hier wieder wegzukommen. Richtig. Wir könnten sonst wo sein. Irgendwo zwischen Zeit und Raum. Bill, ich habe Angst. Ganz ruhig, Liebling. Noch ist nichts Schlimmes passiert. Was sollen wir jetzt machen? Laufen, würde ich vorschlagen. Gut. Und wohin? Dahin. Wieso dahin? Intuition. Beruhigend zu sehen, dass du auch keinen Plan hast. Psst, seht mal da hinten. Da hat sich was bewegt. Wo denn? Da vorne. Da, unter dem Boden. Habt ihr es gesehen? Leute, ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Wir sollten lieber verschwinden. Was zum Teufel ist das? Da schält sich etwas aus dem Boden. Es ist... Den Vieren gefror das Blut in den Adern. Was nur wenige Meter von ihnen entfernt aus der Erde kroch, hatte einen halbrunden Körper und 8 dünne Beine und war so groß wie eine Garage. Zuko reagierte sofort. Rennt, Leute, rennt! Komm, Sheila! Da hinten, zu den Felsen! Beeilt euch! Die Spinne holt auf! Bill, ich schaffe es nicht! Komm schon, Sheila! Wir sind gleich da! Hierher! In den Felsen ist eine Spalte! Macht schneller, Leute, schneller! Da, in die Spalte, Sheila! Es ist so eng, ich kann! Los, macht schon! Kommt rein, kommt rein! Los! Weiter zurück! Vorsicht! So ist es gut. Bis hierhin kommt sie nicht. Sie zieht sich zurück. Nein, sie wartet vor der Spalte. Sie hat gemerkt, dass sie so nicht an uns rankommt. Ich dachte schon, es wäre aus. Und was machen wir jetzt? Wir können nicht ewig hier wie Hotdogs stehen. Wir müssen uns etwas überlegen. Dann lasst uns das bitte schnell tun. Die Luft hier drin wird nämlich immer heißer. Was meinst du? Wie lange halten wir es hier drinnen aus? Ich schätze, in 20 Minuten sind wir gut durch. Dann muss uns bis dahin was eingefallen sein. Ja, und wenn nicht? Lasst uns lieber nicht daran denken. Glücklicherweise brauchte ich Bills Schreibtisch nicht lange zu durchsuchen. Er hatte die Rechnung für das Spiel schon abgeheftet. Und die Adresse des Antiquitätenhändlers war fein säuberlich auf die linke obere Ecke des Blattes gedruckt. Der Besitzer hieß Octavio. Das Geschäft lag in Chelsea, einem ziemlich vornehmen Londoner Wohnort, in dem ich schon häufiger zu tun hatte. Ich fand den Laden recht schnell. Es war bereits 3 Uhr morgens, als ich einige Meter vom Haus entfernt parkte. Ich stieg aus und ging die mit alten, wunderschön restaurierten Wohnhäusern gesäumte Straße zurück zu Octavios Geschäft. Niemand begegnete mir. Der Laden hatte 2 Schaufenster. Ich starrte vorsichtig durch die Scheibe und erkannte einen schwachen, sich bewegenden Lichtschimmer. Es war also jemand da. Ich schlich um das Haus und fand eine Hintertür, die seltsamerweise nicht abgeschlossen war. Irgendetwas stimmte hier nicht. Ich zog meine Beretta, öffnete leise die Tür und betrat die Verkaufsräume. Meine Augen hatten sich schon an die Dunkelheit gewöhnt, sodass ich den durcheinander stehenden Gegenständen leicht ausweichen konnte. Und dann sah ich wieder das Licht. Es kam aus einem kleinen Zimmer am anderen Ende des Raumes. Stimmen drangen an mein Ohr. Ich ging einige Schritte vor und riskierte einen Blick in das Innere des Büros. Mir stockte der Atem. Ein bald 2 Meter großer, glatzköpfiger Hühne sprach mit einer Miniaturausgabe von einem Menschen. Einem Winzling, der völlig verängstigt auf seinen Knien hockte und um sein Leben bettelte. Was haben Sie vor? Du bist zu einem Wurm geworden. Und deshalb werde ich dich auch zertreten wie einen Wurm. Nein, das dürfen Sie nicht sein! Ah! Na, na, na. Wer zum Polizei! Legen Sie die Hände hinter Ihren Kopf und... Der Mann griff mich ohne Vorwarnung an. Er war ein Kraftpaket. Ich ließ ihn kommen und sprang im letzten Moment zur Seite. Der Riese krachte mit seinem Schädel gegen die Wand. Ich wollte schon aufatmen, als mein Gegner sich wieder erhob, einen alten Indianerspeer von der Wand riss und damit nach mir warf. Ich wich aus. Der Speer traf einen alten Standspiegel. Doch zu meiner Verwunderung zerstörte er nicht die Oberfläche, sondern verschwand darin. Mit einem wutentbrannten Schrei rannte der Angreifer wieder auf mich zu. Ich ließ mich fallen und zog die Beine an. Der Mann wollte sich auf mich stürzen, aber ich nutzte seinen Schwung und hebelte ihn über mich hinweg. Er schrie, flog rudernd durch die Luft und fiel genau in den Spiegel, der ihn wie den Speer einfach verschluckte. Ich atmete auf. Erst jetzt packte mich der Schwindel. Es dauerte eine Weile, bis ich wieder auf die Beine kam. Dann schaute ich mich um. Der Zwerg war verschwunden, hatte sich wahrscheinlich versteckt. Hey, Mister? Kommen Sie raus. Ich tue Ihnen nichts. Wirklich nicht? Sicher nicht. Mein Name ist John Sinclair. Ich bin von Scotland Yard. Wo sind Sie? Ich bin hier, hinter Ihnen. Ach da. Haben Sie keine Angst. Wie heißen Sie? Ich bin Alan Smithy. Alan Smithy? Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? So wie ich aussehe, ja wohl kaum. Alan Smithy ist ein Pseudonym für amerikanische Regisseure, die ihren Namen nicht unter einen Film setzen wollen. Ich heiße aber so. Sagen Sie, können Sie mich wieder groß machen? Das weiß ich noch nicht. Wie sind Sie denn so klein geworden? Sie werden es mir nicht glauben. Versuchen Sie es. Ich bin in den Spiegel gestoßen worden. Von der Dampfwalze? Ja, der Typ heißt Malko. Scheint so eine Art Leibwächter von Octavio zu sein. Malko? Als ich aus dem Spiegel wieder rauskam, war ich klein. Warum hat Malko Sie in den Spiegel gestoßen? Können wir das nicht später besprechen, Mann? Nun gut. Wissen Sie, wo dieser Octavio steckt? Nein. Ich weiß nur, dass er hier im Haus in der ersten Etage wohnt. Interessant. Sie wollen zu ihm? Ich glaube nicht, dass er noch da ist. Die Kampfgeräusche haben ihn mit Sicherheit gewarnt. Ich gehe mal nach oben und sehe mich um. Seien Sie bloß vorsichtig! Verstecken Sie sich am besten wieder. Ich komme gleich zurück. Ich schaltete das Licht in dem Geschäft an und fand rasch das Treppenhaus. Ich hatte die erste Etage noch nicht ganz erreicht, als mir ein unangenehmer Geruch ins Gesicht schlug. Er kam aus Octavios Wohnung, deren Tür offen stand. Vermutlich hatte der Mann seine Behausung fluchtartig verlassen. Ich betrat den ersten Raum und musste augenblicklich einen Brechreiz unterdrücken. Der Anblick war entsetzlich. Im Wohnzimmer türmten sich Abfälle und Essensreste auf einem von klebrigen Flecken überzogenen Teppichboden. Überall tummelten sich kleine Schmeißfliegen, Kakerlaken krabbelten an den Wänden entlang und grün-gelber Schimmel hatte sich über mehrere Stellen der Tapete gelegt. Angewidert durchsuchte ich die anderen Zimmer. Dort sah es auch nicht besser aus. Sackgasse, dachte ich. So verließ ich die Wohnung wieder und ging zurück ins Büro. Dort fand ich den winzigen Mann vor dem Spiegel liegend. Tot. Jemand hatte ihm den Hals umgedreht. Überrascht, Sinclair. Octavio! Oh, Sie gucken aber böse. Sie Schwein, warum die Entführung? Und warum der Mord an diesem Mann? Bleiben Sie ruhig. Die Aufregung steht Ihnen nicht. Kommen Sie endlich zur Sache! Sagen Sie mir erst, was mit Malko geschehen ist. Er ist in den Spiegel gefallen. Oh, wie bedauerlich. Dann ist er jetzt bei Ihren Freunden. Wo ist das? An einem anderen Ort, in einer anderen Zeit. Und solange die vier in meiner Hand sind, nehmen Sie gefälligst die Waffe runter. Gut. Aber versuchen Sie keine Tricks. Ich bin mit meiner Beretta schneller, als Sie glauben. Sie sind ein gefährlicher Mann, Sinclair. Nicht nur für mich, auch für andere. Haben Sie eine Ahnung, wie lange Satan die Ankunft des schwarzen Todes vorbereitet hat? Und ich habe ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht. Gar nichts haben Sie. Der Meister wird kommen und er wird herrschen. Daran können Sie nichts ändern. Tatsächlich? Wieso seid ihr dann so wild darauf, mich aus dem Weg zu schaffen? Der Januskopf hat es ja auch schon versucht. Janus war ein Idiot. Ich bin stärker als er. Und wenn ich sie erst einmal erledigt habe, werde ich in der Hierarchie der Finsternis weit nach oben steigen. Was macht sie da so sicher? Weil ich sie nicht einfach töten werde. Ich werde sie in einem fairen Kampf besiegen, ja. Sie kriegen eine echte Chance. Und wenn ich mit ihnen fertig bin, wird jeder Dämon respektvoll zu mir aufschauen. Zu mir, Octavio, der Sinclair-Killer. Noch bin ich ziemlich lebendig. Ja, noch. Schauen Sie doch mal, was ich für uns vorbereitet habe. Oh, mein Schachspiel. Sie haben es sich also zurückgeholt. Mein Bester, wie ich hörte, teilen wir beide die gleiche Leidenschaft für das Spiel der Könige. Ich denke, wir sind ungefähr auf dem gleichen Niveau. Und weil Sie mein Gast sind, bekommen Sie die weißen Figuren. Und wir spielen um das Leben meiner Freunde? Besser, Sinclair, viel besser. Sehen Sie den Spiegel? Natürlich. Dann schauen Sie mal genau hin. Ich drehte mich um und sah in die matt schimmernde Fläche. Octavio legte seine Hände an die Schläfen und blickte konzentriert nach unten. Dann begann sich der Spiegel zu verändern. Die Oberfläche wurde klar und durchsichtig. Ein Bild entstand. Ein Bild, das nicht von dieser Welt war. Meine Augen wurden groß. Was mir der Spiegel zeigte, ließ mein Herz rasen. Erst jetzt begriff ich, wie ernst die Lage war. Octavio hatte mich in der Hand und zum ersten Mal seit vielen Einsätzen beschlich mich das Gefühl, dass die Hölle gewinnen könnte. Verdammt, die gibt wohl nie auf. Warum hat denn keiner von uns eine Waffe dabei? Weil wir bisher auf Johns Partys keine Waffen gebraucht haben. Ich glaube, ich muss mal mit John ein ernstes Wort über seine neue Art zu feiern sprechen. Habt ihr das gehört? Was war das? Da! Da vorne hat sich ein Speer in den Boden gebohrt. Eine Waffe! Da kommen wir doch nie dran. Soll das ein Test sein? Könnte sein. Vielleicht beobachtet man uns. Seht nur, da kommt noch etwas an. Ein Mann! Er ist durch eine Art Dimensionstor gefallen! Hey! Hauen Sie ab da! Er ist noch zu benommen! Verschwinden Sie, verdammt! Zu spät! Die Spinne hat ihn entdeckt! Oh, wie schrecklich! Kommt, Leute, das ist unsere Chance! Du meinst, wir sollen... Ja, los, raus hier! Ja. Zuko! Wo bist du denn hin? Zuko! Bist du verrückt? Hierher! Lauf vor, ich hol nur den Speer! Nicht, Zuko! Bist du wahnsinnig? Er hat den Speer! Jetzt komm schon, verdammt! Dieser Teufelskerl! Jetzt sind wir wenigstens nicht mehr unbewaffnet. Los, weiter! Solange die Spinne noch beschäftigt ist! Die vier Freunde rannten, bis sie die Riesenspinne und ihr Opfer nicht mehr sahen. Sie waren dem Monster entkommen. Trotzdem blieb die Angst. Ihnen war nun klar, dass sie sich in einer äußerst feindlichen Umgebung befanden. Keiner von ihnen wusste, wie viele dieser Ungeheuer noch unter der Erde lauerten, und sie wollten es auch nicht herausfinden. So marschierten sie schweigend immer weiter durch die Leere der Wüste, ohne Ziel, ohne Orientierung. Die Zeit verging schleppend. Jane fragte sich schon, ob sie alle die ganze Zeit im Kreis liefen, als es passierte. Seht mal! Da hinten! Was? Was ist das? Allmächtiger! Die Gruppe erblickte in weiter Entfernung eine übergroße, bedrohlich wirkende Festung, die sich wie ein dunkles Mahnmal aus der Totenerde erhob. Je näher die vier dem Bauwerk kamen, desto mehr gab es von seinen unheimlichen Details preis. Das Kastell schien aus unzähligen Knochen gebaut worden zu sein. Anstelle eines Tores befand sich an der Vorderseite ein übergroßer Totenschädel, dessen weit aufgerissenes Maul den Ankömmlingen wie eine tödliche Einladung vorkam. Sie wussten, dass ihnen keine andere Wahl blieb, als diese Einladung anzunehmen. Gemeinsam gingen sie auf das Schädeltor zu. Weit klappte der Rachen auf. Mit äußerster Vorsicht durchschritten sie den Totenkopf und betraten eine große Halle. Die vier blickten sich um. Bill Connolly traf der Schock am stärksten. Was er für völlig unmöglich gehalten hätte, war nun schreckliche Realität geworden. Sie alle standen auf einem riesigen Schachbrett. Ich glaub das einfach nicht. Vorsicht, Leute. Der Tanz beginnt erst. Rings um das Schachbrett gab es plötzlich Bewegung. Figuren erschienen wie aus dem Nichts und bewegten sich langsam auf das Karree zu. Der König, die Dame, Bauern, Springer auf ihren Pferden. Sie alle trugen makabre Artefakte wie Knochenketten oder Schrumpfköpfe. Die Dämonen nahmen ihre Plätze ein. Den Schluss bildeten die gewaltigen Türme, die nur sehr langsam vorankamen und eine groteske Mutation aus Mensch und Stein darstellten. Vier Plätze blieben unbesetzt. Es fehlten allesamt auf der weißen Seite die Dame, der König, ein Springer und ein Läufer. Zuko wollte gerade einen furchtbaren Verdacht äußern, als über dem Brett eine riesige gläserne Kugel auftauchte. Ein Gesicht erschien hinter der Kuppel. Ein Gesicht, das Bill und Sheila nur zu gut kannten. Octavio. Und er hatte jemanden bei sich. Ich dreh noch durch, das ist doch... John! Nehmt eure Plätze ein. Euer Freund und ich möchten anfangen. Wie ihr euch sicherlich schon denken könnt, wird aus diesem Spiel für euch blutiger Ernst, wenn ihr nicht tut, was ich sage. Der Schweiß sammelte sich in meinen Handflächen. Ich sah meine Freunde zusammengedrängt wie verängstigte Tiere. Und ich musste um ihr Leben spielen. Dieser Octavio war ein wahrer Teufel. Innerlich bebte ich. Doch ich ließ mir nichts anmerken und fragte nach den Bedingungen für die Partie. Ist das nicht klar? Wir spielen hier und analog dazu bewegen sich die lebenden Figuren in der anderen Welt. Wir können alles im Spiegel verfolgen. Wenn sie gut sind, behalten ihre Freunde das Leben. Wenn sie schlecht spielen, sterben sie. Und was ist, wenn ich gewinne? Dann können sie gehen, sie und ihre Freunde. Sie blöffen. Sie würden uns niemals freiwillig gehen lassen. Ich poker hoch. Das weiß ich selber. Aber Sie haben mein Wort. Gewinnen Sie, habe ich meine Chance vertan. Satan soll dann entscheiden, was mit mir geschehen soll. Ich glaube Ihnen nicht. Das sollten Sie aber. Sehen Sie nur. Ihre Freunde haben schon die Plätze eingenommen. Sheila ist der König. Jane die Dame. Bill, der Springer. Er hat kein Pferd. Pech für ihn. Und Zuko, der Läufer. Das Spiel ist auf 2 Stunden begrenzt. Sie haben den ersten Zug, Mr. Sinclair. Das Spiel begann. Meine Hände zitterten. Ich fasste den Bauern vor Bill und schob ihn ein Feld nach vorn auf G3. In dem Spiegel sah ich, wie sich die lebende Figur ebenfalls auf das Feld bewegte. Zuko konnte nun agieren. Auf ihn setzte ich all meine Hoffnungen. Octavio reagierte sofort. Er machte den genauen Parallelzug auf der anderen Seite und schob seinen Bauern auf B6, nicht einmal ungünstig für mich. Jetzt wurde es ernst, denn ich würde nun zum ersten Mal meinen Freund, nämlich Zuko, ins Spiel bringen. Ich ergriff den Läufer und schob ihn diagonal über das Spielfeld auf G2. Es geht los, Bill. Die Eröffnungszüge sind getan. Ich ahne, was John vorhat. Wir haben diese Partie schon mehrmals durchgespielt. Wie ich John kenne, bist du gleich an der Reihe. Halte deinen Speer bereit. In Ordnung. Es kam genau, wie Bill es prophezeit hatte. Zuko wurde von einer unsichtbaren Kraft vom Boden gehoben und direkt vor dem Reporter wieder heruntergelassen. Etwas verdutzt blickte der Chinese seinen Freund an. Ich wurde noch nie von einem Bauern gedeckt. Verdammt, Octavio macht genau die gleichen Züge wie John. Ist das schlimm? Eigentlich nicht. Nur muss John jetzt höllisch aufpassen. Ich würde an seiner Stelle dich nehmen, um den Läufer zu schlagen. Schön, dass ich auch mal gefragt werde. Zuko schwebte diagonal durch die Halle. Immer näher kam er den schwarzen Figuren, bis er den kahlen Schädel des schwarzen Läufers dicht vor sich sah. Noch bevor seine Füße den Boden wieder berührt hatten, stach er zu. Von einer Sekunde zur anderen löste sich der schwarze Läufer auf. Zuko hatte den ersten Kampf gewonnen. Er wollte sich gerade umdrehen, um Bill triumphierend zuzuwinken, als der Springer direkt vor ihm plötzlich einen Pfeil aus seinem Köcher holte und auf den Chinesen zielte. Zuko trat zurück, aber eine magische Sperre hielt ihn davon ab, sein Feld zu verlassen. Ja, ist es denn? Zuko ließ sich blitzschnell fallen. Der Pfeil raste dicht an seinem linken Ohr vorbei und traf einen schwarzen Bauern in den Rücken. Der Bauer hatte sich noch nicht ganz aufgelöst, als der Springer erneut auf Zuko anlegte. Doch so weit ließ es der Chinese nicht kommen und schleuderte den Speer. Was soll das, Octavio? Nein, wie köstlich. Ihr Chinese ist gar nicht mal übel. Wenn Sie noch einmal falsch spielen, schieße ich. Und verdammen damit Ihre Freunde in die Schreckensdimension? Darauf lasse ich es ankommen. Nun gut, Geisterjäger. Spielen wir weiter. Ich setzte mich wieder und versuchte, meine Nerven zu beruhigen. Durch Zukos unglaublich schnelle Reaktion war eine neue, günstige Situation entstanden. Octavio zog einen Bauern nach vorne. Jetzt nur keinen Fehler machen. Ich überlegte. Dann bewegte ich Zuko auf die äußerste diagonale Seite des schwarzen Feldes und zerstörte damit den Turm. Octavio musste nun einen neuen Angriff aufbauen, bewegte einen Bauern und verschaffte damit seinem Läufer freie Bahn. Es wurde Zeit, meinen zweiten Joker einzusetzen. Ich schob Bill Connolly auf H3. Octavio blieb davon unbeeindruckt und machte einen raffinierten Zug. Indem er seinen Läufer auf B4 zog, brachte er Jane in Gefahr. Er setzte mich unter Zugzwang. Wenn ich jetzt nicht richtig reagierte, konnte das meine Freundin das Leben kosten. Schweißperlen tropften von meiner Stirn. Ich konzentrierte mich wie nie zuvor in meinem Leben. Ja, der äußere Bauer auf A3. Mit diesem Zug drehte ich den Spieß um. Jetzt musste Octavio zurück, um nicht seinen Läufer zu verlieren. Doch Octavio ging nicht zurück. Er griff an. Warum machte er das? Jetzt war es kein Problem für mich, seinen Läufer zu nehmen. Octavio fluchte und setzte wieder einen Bauern vor. Ein völlig unsinniger Zug. Wir spielten weiter und schnell wurde mir klar, dass ich meinen Gegner überschätzt hatte. Octavio machte haarsträubende Fehler. Innerhalb weniger Züge hatte ich seinen zweiten Springer festgesetzt. Gerade wollte ich seine Figur angreifen, als Octavio aufsprang. Halt! Ich war so in mein Spiel vertieft, dass mich die Attacke des Dämons völlig überrumpelte. Ehe ich es verhindern konnte, warf sich Octavio über den Tisch und riss meine Beretta an sich. Bleib schön sitzen, Geisterjäger. Jetzt wird nach meinen Regeln gespielt. Was soll das? Können Sie es nicht ertragen, dass ich besser bin als Sie? Das muss ich erst noch herausstellen. Dann lassen Sie uns weiterspielen. Oh, ich werde weiterspielen, aber nicht hier. Machen Sie keinen Unsinn. Nicht! Octavios linker Arm schnellte vor und fegte alle Schachfiguren um. Ich wagte gar nicht mehr vorzustellen, was jetzt bei meinen Freunden los war. Mit einem bösen Grinsen bewegte sich der Dämon auf den Spiegel zu. Ich ahnte, was er vorhatte. Deine Freunde werden sich wundern, Geisterjäger. Was haben Sie vor? Verloren, Sinclair. Wir sehen uns in der Hölle wieder. Octavio stand mit dem Rücken zum Spiegel. Mit der Beretta zielte er genau auf mich. In seinen Augen blitzte es kurz auf. Dann ließ er sich nach hinten fallen, drückte im gleichen Moment ab und traf. Ich weiß nicht. Vielleicht machen sie eine Verschnaufpause. Verschnaufpause? Glaube ich auch nicht. Und jetzt? Keine Ahnung. Hey, spürt ihr das auch? Ja. Die Erde zittert. Was kann da... Der Sturm kam mit einer solchen Wucht, dass die Figuren durcheinandergewirbelt wurden wie trockene Blätter. Jane, Sheila, Zuko und Bill wurden hart gegen ihre unsichtbaren Barrieren gepresst. Der Druck war unerträglich. Doch dann verschwand der Orkan wieder, genauso schnell, wie er gekommen war. Eine gespenstische Stille lag nun über dem Schachbrett, das einem Schlachtfeld glich. Alle Figuren lagen wirr durcheinander. Die vier Menschen kamen keuchend wieder auf die Beine und blickten sich verstört an. Was hatte das denn zu bedeuten? Vielleicht hat John genießt. Tja, Freunde. Ich habe den Eindruck, das Spiel ist zu Ende. Ganz richtig, Chinese. Octavio. Ich habe noch 5 Kugeln in der Waffe. Eine hat schon eurem Freund das Licht ausgepustet. John? Er konnte sich nicht damit abfinden, dass er verlor. Er hat mich angegriffen und ich musste ihn erschießen. Zitier! John hatte nicht verloren, das wissen Sie genau. Oh, du glaubst mir auch nicht, zu schade. Da muss ich dich wohl auch erschießen. Hören Sie auf, Sie Feigling. Wenn Zuko sich von seinem Feld bewegen könnte, hätten Sie keine Chance. Ganz genau, Connolly. Deshalb erschieße ich ihn ja auch. Octavio hatte mich an der Schulter erwischt. Obwohl die Wunde furchtbar schmerzte, war ich mit dem Mut der Verzweiflung ebenfalls in den Spiegel gesprungen. Keine Sekunde zu früh. Als ich aus dem Dimensionstor herausfiel, prallte ich mit dem Dämon zusammen, der gerade auf Zuko anlegte. Der Schuss prallte gegen die Wand. Hart stürzten wir auf den Boden. Der Schmerz in meiner Schulter riss mich beinahe in eine Ohnmacht. Sterne explodierten vor meinen Augen. Und wie durch Watte gefiltert, hörte ich Bills Warnung. Vorsicht, John! Er kommt direkt auf dich zu! Ich nahm meine Umwelt nur durch einen dicken Nebelschleier wahr. Einen Schatten mehr sah ich nicht. Instinktiv riss ich mein Hemd auf, griff nach meinem Kreuz und warf es der Schattengestalt mit letzter Kraft entgegen. Ja. Ein grauenerregender Schrei hallte durch den Raum. Flammen umschlossen den Dämon, der in seiner ureigenen Dimension verging. Verschwommen sah ich das Inferno. Ich wusste nicht, ob ich halluzinierte, als mich plötzlich ein mächtiger Sog packte und durch die Luft wirbelte. Die Erde unter mir brach auf und verschlang das Schachbrett und die Figur. Ich sah eine glühende Feuersbrunst, aus der sich die dreieckige Fratze des Satans schälte. War dies die Hölle? Schwärze überkam mich. Mein Denken, mein Fühlen, beides wurde ausgeschaltet. Und so verlor ich mich in den unendlichen Dimensionen, die mich umfangen hatten. Dienstag, 17.49 Uhr, University Hospital, London. Er kommt zu sich. Hey, alter Krieger. Willkommen im Diesseits, mein Schatz. Ich brauche dringend ein Aspirin. Ich schlug die Augen auf. Allmählich schälten sich Konturen aus der Dunkelheit. Nur langsam begriff ich, dass ich in einem Krankenhaus lag. Ich befand mich wieder in normaler Größe auf der normalen, auf unserer Welt. Zuko, Bill und Jane und Sheila standen um mich herum. Auch sie hatten die fantastische Reise ohne größere Blessuren überstanden. Ich lächelte die vier an. Worte waren überflüssig. Zuko überreichte mir einen Gegenstand. Es war mein Kreuz. Offensichtlich hatte seine Macht uns alle wieder aus der Schreckensdimension zurückgebracht. Wir waren der Hölle entkommen. Nur 3 Tage später konnte ich das Hospital wieder verlassen. Meine Wunde heilte gut und die Geburtstagsfeier wurde am folgenden Wochenende nachgeholt. Ich war zufrieden. Nicht nur, dass wir alle überlebt hatten, nein. Ich hatte auch ganz stark das Gefühl, dass so schnell kein anderer Dämon es wagen würde, mich und meine Freunde anzugreifen. Sicher, der Kampf würde weitergehen. Das war mir klar. Die Frage war nur, wann und gegen wen. Celebrate the fallen angel.